Was vermeide ich denn in Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege und verschreite Felsenhöhen? Habe ich noch